Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die grünen Euros, braunen Euros, gelben Euros, lila Euros, rote Euros, blaue Euros, graue Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros. Bitch, ich will die Euros drin im Ride haben. Mit den Euros einschlafen, Euros Summer Joint tragen. Und ich habe Euros Summer Mind überall da. Weil ich Geldtransporter überfall, Bra, Versace Sweater, Hermes Belt. Ich kauf mir, was mir gefällt. Du sagst, Geld ist nicht die Welt. Meine Welt besteht aus Geld, Bra. Weil ich wieder ballen mit der Gang bin. Ich muss den Maybach lenken und hab nix zu verschenken. Na, das ist mein Grab, lean in meinem Sprite Cup. Ich muss nichts bestellen, denn die Straße ist mein Platz. Die Euros sind so green wie die Streifen auf dem Gucci Scarf. Schau, das gehen an Gucci Mane, auch wenn ich noch nie Gucci traf. Die Bitch sagt, ich bin so gut wie das KFC Motto. Ich zieh meine Glock und deine Mom denkt, du bist Risotto. Ich spiel nie Lotto, die Trap ist ein Game of Luck. Heute smokst du Crack, morgen hast du einen Herzinfarkt. Ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die grünen Euros, braunen Euros, gelben Euros, lila Euros, rote Euros, blaue Euros, graue Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros auf der Bank, drin im Gummiband, Euros in der Hand, so viel Euros. Bitch, Europa ist mein Land. Wir sind strapped out, mir geht niemand Cash out. Ich geh in die Bank, Bitch. Cash out, I don't like no broke wiggers. And I got some dope wiggers. Bitches call mich dope wiggers. Komm und call mich dope wiggers. Das ist kein Bullshit. Guck wie ich Red Bull sip und dann wieder fly get. Meine Crib sieht aus wie das High. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros. Bitch, ich will die Euros, Euros.